Sie hören Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur. Silence, so heißt ein neuer Film von Martin Scorsese, der seit Donnerstag bei uns im Kino ist. Es ist der dritte Teil von Scorseses inoffizieller Glaubenstrilogie. Da war zunächst Kunden, in dem er dem Leben des Dalai Lama folgt und sich mit seiner Verfolgung durch die chinesische Regierung auseinandersetzt. Dann kam die letzte Versuchung, in der die Leidensgeschichte von Jesus im Zentrum steht. Und nun hat Martin Scorsese mit Silence das gleichnamige Buch des japanischen Autors Endo Shusaku aus dem Jahr 1966 verfilmt. Es geht um zwei Jesuitenpater, die 1638 nach Japan reisen. Die Rolle von Glauben und Religion bei Martin Scorsese, darum soll es jetzt gehen. Und ich begrüße dazu Anke Lewig im Studio. Hallo. Hallo. Zunächst, Martin Scorsese pflegt ja stets ein ziemlich obsessives Verhältnis zu seinen Stoffen. Wo liegt denn hier die Obsession? Was hat ihn an diesem Stoff so in den Bann gezogen, dass er 25 Jahre investierte, das Buch für die Leinwand zu adaptieren? Naja, man könnte ja überhaupt sagen, dass Martin Scorsese immer symbiotisch mit seinen Stoffen verwachsen ist, dass er sich nie von außen seinen Figuren, seinen Geschichten nähert, sondern die Figuren, und das sind ja meist männliche Helden, das sind immer so eine Art Seelenverwandte von ihm. Und er wollte ja auch selbst mal Messdiener werden. Und wenn man sich so sein ganzes Werk anschaut, geht es ja immer wirklich um christliche Fragen, um Erlösung, um Schuld, eben um Schuld im christlichen Sinne. Und genau mit dieser Frage werden auch die beiden Jesuiten Pater konfrontiert, die von Andrew Garfield gespielt werden. Und die gehen eben nach Japan, weil sie ihren Mentor suchen. Der soll vom Glauben abgekommen sein und sie wollen seinen Namen retten, ihn aber auch selbst. Sie kommen dann nach Japan, sie treffen Menschen, die schon zum Christentum bekehrt sind. Aber diese Menschen werden verfolgt und diese Menschenleben können sie vielleicht retten, wenn sie ihrem eigenen Glauben abschwören. Dafür müssen sie eben mit dem Fuß auf eine Christus-Ikone treten. Das ist ein Motiv, was sich immer wiederholt in diesem Film. Und insofern geht es wirklich auch hier wieder um Glaubensfragen und deshalb passt der Film eigentlich so perfekt in die Filmografie von Martin Scorsese. Was haben denn diese Jesuitenpater mit den kleinen Mafiosi aus Little Italy gemeinsam zum Beispiel? Was verbindet sie mit dem Taxi-Driver, mit den Mafiosi aus Casino? Ja, da müsste man dann einfach wieder doch zurückgehen in die Kindheit von Martin Scorsese, zu seinem Wunsch, selbst einmal Priester zu werden. Er war ja auch Messdiener, er ist mit 6, 7 nach Little Italy gekommen und war dann eben auf einer christlichen Schule. Und diese christliche Schule, als eben auch die Kirche, waren so ein Rückhalt in diesem lauten und kriminellen Milieu. Und wenn man sich jetzt so seine Figuren anschaut, also Mean Streets, da die Figur von Harvey Keitel, dann haben die den katholischen Glauben verinnerlicht, aber gleichzeitig natürlich auch das Gesetz der Straße. Also sie gehen in die Kirche und dann wieder auf die Straße mit der Knarre. Und das zieht sich die ganze Zeit durch und es geht eben auch darum, wie geht das Gute und das Böse zusammen. Also deshalb sind dann auch Robert De Niro als Travis Bickle ist dann ja auch so eine Figur eines schwarzen Engels. Und da kommen wir auf ein weiteres christliches Motiv, was sich auch immer wiederholt, die Frau als Heilige und Hure. Da geht es ja dann auch bei Taxi Driver drum, später auch in Casino, wo dann auch direkt Robert De Niro am Anfang einfach zum Mozart-Trick hier in die Luft fliegt. Und dann wird Las Vegas ja von Martin Scorsese so als ein paradiesisches Sündenbabel gezeigt. Und jetzt können wir nochmal einen Sprung machen. Dann sind wir beim Aviator, bei der Geschichte vom Howard Hughes, von dem Millionär, der eben auch Filmproduzent war, Flugzeugerbauer. Und der hat dann ja teilweise wirklich jahrelang wie ein Eremit zurückgezogen gelebt, mit einem langen Bart, langen Fingernägeln und hat dann eben auch sich selbst gesucht. Also man kann sagen, dass Glaubensfragen das visuelle und Zentrum und auch das erzählerische Zentrum bei Scorsese sind. Und in welchem Verhältnis steht Silence jetzt zu den Filmen von Scorsese, die Religion ganz ausdrücklich zum Thema haben? Nimmt man jetzt Kundun, würde ich mal sagen, das ist ja schon ein ziemlich bildgewaltiger Film. Da geht es ja um den Buddhismus. Und wenn ich jetzt bildgewaltig sage, dann ist es ja eigentlich paradox, weil ein buddhistischer Film sollte ja eben nicht so gewaltig sein. Aber es ist einfach so, es ist faszinierend. Und ich finde eigentlich, dass der Film bei Martin Scorsese so ein bisschen aus der Reihe tanzt, weil hier gibt es eine Einheit zwischen dem Dalai Lama und seiner Umgebung, also was der Buddhismus eigentlich predigt. Deshalb hat der Film auch so was Andächtiges. Nimmt man aber schon wieder die letzte Versuchung, dann gibt es wie immer bei Scorsese so die Irritation, die auch in den Bildern drin ist. Und da geht es eben, und damit ist der Film auch wieder identisch jetzt mit dem neuen Film, dass sowohl das Leben Jesus als jetzt auch das, was die Priester da machen, durchaus irdisch gezeigt wird. Also es gibt nie diese gottgleiche Perspektive, die von oben runterschaut, sondern sowohl Jesus ist sehr menschlich gezeigt. Es geht ja auch um Maria Magdalena und um seine Vorstellung, mit ihr eine glückliche Ehe zu führen. Und auch die Jesuiten sind dann letztlich ganz alleine mit ihrer Frage, ob sie das Opfer erbringen und andere Menschenleben retten oder ob sie ihrem Glauben treu bleiben. Also da ist hier wieder die Frage, wenn Vernunft auf Glauben trifft. Und wie fließen die religiösen Auseinandersetzungen der Glaube jetzt bei Silence visuell in den Film ein? Ja, man könnte vielleicht sagen, dass das so unfreiwillige Exerzitien sind. Also der Film hat mal für einen Scorsese-Film was sehr Zurückgenommenes. Er ist sehr ruhig fotografiert, entsättigte Farben. Und ich meine, mit Exerzitien, da wiederholen sich ja auch Motive, Themen. Und hier werden die beiden Männer eben immer wieder in ihrem Glauben herausgefordert. Also sie müssen diese unglaublichen Folterungen mit anerleben, diese christlichen Verfolgungen, sitzen dabei selbst in der Zelle und werden dann von den japanischen Machthabern quasi aufgefordert, diese Menschen von ihrem Schicksal zu erlösen. Also, und dadurch kriegt der Film so einen ganz irritierenden Rhythmus, weil er gleichzeitig eben wie eine Messe ist. Und was ich auch interessant fand, ist, bei Scorsese gibt es ja immer diese sprunghaften Detailaufnahmen. Die haben wir hier auch wieder. Das sind dann so kleine Kreuze, die sind mal so geflochten oder mal so ganz schnell zusammengezimmert. Und jetzt könnte man sagen, wenn die weitergegeben werden, ist das ein Zeichen der Hoffnung. Aber hier könnte man einfach auch sagen, dass es eine Bürde ist. Mhm. Also wie gehen die Träger und Trägerinnen des Kreuzes mit ihrem Glauben weiter um? Ich habe ja schon gesagt, also die Jesuiten-Pater, es geht um das Jahr 1638 und folgende. Öffnet sich denn der Film auch für die Gegenwart, für aktuelle Religionsdiskurse und Konflikte? Ja, das habe ich mich beim Schauen auch immer wieder gefragt und ich habe regelrecht so nach Ansatzpunkten gesucht. Und natürlich kann man hier auch immer gucken, wann wird der Glauben fanatisch, wann ist er fundamentalistisch. Also natürlich kann man sagen, was machen die Jesuiten überhaupt da? Und dann kriegt man eben mit, die Jesuiten geben ihr Opfer und wie können sie dann aber ihren Glauben weiterleben? Aber ich fand die Japaner eben doch dann auch sehr interessant dargestellt. Die kennen sich durchaus mit dem christlichen Glauben aus und konfrontieren eben diese Jesuitenpater auch immer wieder damit. Genau mit dieser Schuldfrage, mit der Erlösungsfrage. Und sie sagen, ihr könnt doch ruhig eurem Gott abschwören. Das sind doch alles nur Symbole, die Kreuze. Ihr könnt doch eurem Glauben einfach innerlich weiterleben. Und das ist eben die große Frage, die der Film dann aufwirft. Kann man den Glauben eigentlich leben, wenn er nicht zum Leben gehören darf? Und darum geht es, glaube ich, hauptsächlich in diesem Film. Und das ist dieser Zwiespalt. Und ich glaube, dieser Zwiespalt wird auch in diesem Film noch nicht gelöst. Auch diese Figuren haben keine Erlösung. Und ich glaube, so lange wird Scorsese noch einfach weiter Filme drehen, bis er endlich mal einen Helden gefunden hat, der Erlösung gefunden hat. Jetzt hast du viel darüber erzählt, wie er das alles macht. Hat er dich denn eigentlich auch überzeugt? Mich hat der Film zutiefst irritiert und das hat sicher damit zusammen, weil der Film einfach wie alle Scorsese-Filme keine zentrale Perspektive haben. Das meinte ich ja schon, als ich gesagt habe, es gibt keine gottesgleiche Perspektive, sondern es gibt eher die irdische Perspektive. Dann ist man auf einmal wieder ganz nah einfach bei den Jesuitenpatern in diesem Kerker drin und bei ihren seelischen Konflikten. Dann gibt es aber auch wieder die Sonne, da kommt die Natur noch mit herein, die immer unerbittlicher wird. Und ich kann nur sagen, ich habe eigentlich keine richtig feste Meinung zu diesem Film, aber er hat irgendwas bei mir hinterlassen. Irgendwo hat er mich höchstwahrscheinlich berührt. Vielen Dank. Seit Donnerstag im Kino Martin Scorseses Film Silence. Anke Lewicke, Dankeschön.